ist für mich jetzt ganz Besonderes. Du bist in meiner Welt alles, was wirklich zählt. Du bist für mich mehr als Himmel und Erd. Du bist Glück und Enttäuschung für mich. Du bist auch Träne wert. Ein Leben lang will ich zu dir gehören. Ein Leben lang, ein Leben lang zu dir, ganz allein. Ein Leben lang willst du mich nicht verlieren. Ein Leben lang kann uns keiner klein. Für mich Liebe und Leidenschaft, du bist auf jeden Fall immer die edelste Wahl. Du darfst für mich uns die Diva sind, zusammen mit dir ja nicht je durch dick und dünn. Ein Leben lang, ein Leben lang zu dir, ganz allein. Ein Leben lang willst du mich nicht verlieren. Ein Leben lang kann uns keiner klein. Vielleicht hat sie das Rad.